Das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Meine liebe Familienangehörige, also, wo man sagen, ein dornenvoller Weg mit vielen Zwischenräumen führt zum Durchplumpsen. Rainer. Ja, Junge, ich beguck mich das jetzt schon 10 Minuten, wie du da immer den Teller mit den Salzstangen am Festhalten bist. Mann, das ist unfein. Das lässt sich mit den Comme-il-faut, nicht wahr? Da kann man nichts mit erreichen. Also komm, jetzt sei mal Kavalier, biet mal schön der Oma eine Salzstange an. Sonst erzählt die morgen wieder in Altersheim, dass er bei ihren Kindern nichts zu futtern kriegt. Siehste, so, jawohl, so macht man das. Und Oma, du, da kannst du ruhig feste drauf knabbern. Die sind schön weich, ne? Die haben wir schon länger stehen. Nun, meine Lieben, wir wollen aber mit die Gedanken einen Gruß schicken nach Bad Liebspringe in Kurhaus Immergrün, wo unseren Schwager Emil weilt und an uns denkt. Ihr wisst ja alle, dass im September dieser französische Staatsrat oder was er da ist, dieser Charles de Gaulle nach Deutschland kam, ne? Und hatten die den schönen Gedanken, dass die deutsch-französische Feindschaft, also eine Freundschaft jetzt ausmachen wollten, ne? Der de Gaulle hat er den Adenauer die Hände geschüttelt und der Adenauer auch Hände geschüttelt. Und haben sie das dadurch bewerkstelligt, diese Feindschaft, also dass man die da überhaupt nicht wiedererkennen konnte, ne? Und der de Gaulle, der hat auch dann Reden gehalten, sogar in deutschen Dialekt, nicht? Aber konnte man also richtig einiges verstehen. Und hat er mit seinen 2-Meter-Arme gewedelt immer, weil er so viel Spaß an dieser Freundschaft hatte. Na, und wenn der mit die Arme zugange war, da musste ich doch immer an unser Vaterhaus denken. Da war auch über die Betten von den Großeltern nicht hing so ein Bild mit einem Engel in zwischen so Wölkchen. Und der war auch mit die Arme so, also, dass er die Betten segnete oder wer da gerade drin lag, nicht, dass der alles am Segnen war. Und genauso hat jetzt das der de Gaulle den Engel nachgemacht, nicht? Musste ich richtig an die Kinderzeit denken. Naja, und dann war es aber ein großes Ereignis, weil die Leute, die haben also ihre Wellen der Begeisterung, das war wie bei Fritz Walter in den besten Tagen. So waren die Leute am Jauchzen für den de Gaulle. Nun war nur eins, wo der ankam, ne? Ob Hamburg oder München oder in Düsseldorf. Kaum war der Mann da, dann fing es auch an zu regnen. Ne? Nun mag ja sein, dass der de Gaulle das nasse Element sogar liebt. Ne? Das ist wie bei dieser Esther Williams, ne, diese amerikanische Filmschauspielerin, die steigt ja auch immer im Aquarium, wenn sie sich so produziert, nicht, dass dann die Leute sogar viel mehr davon haben, ne? Und so macht das sein, der de Gaulle auch, also dem hat der Regen überhaupt nichts ausgemacht, stand er da nicht in Aquarium, aber in seinem Cabriolet, nicht? Und hat er gewunken und, naja, ist er auch mal ausgestiegen und schön durm Volk gegangen. Nur merkte man seine Madame de Gaulle an, dass die das gar nicht so sympathisch war, weil sie Angst hatte für die ganze Plastikbombe, ne, und Hubschrauber, was da alles in der Luft am Rumwirbeln war. Naja. Jetzt, was ich euch sagen wollte, und Tante Elsbeth wird mir das bestätigen, unser lieben Emil, der hatte gerade Urlaub und fuhr nach Düsseldorf, dass er das mal miterleben wollte, aber hatte keinen Regenschirm dabei. Und wie er so am Rhein stand, nicht, da waren die den Dampfer mit den de Gaulle kaum gewahr geworden, da war aber unser Onkel Emil schon eine deutsch-französische Freundschaft am Beniesen, ne? wie er nach Hause kam, ja, hat gleich einen Steinegger getrunken, nicht? Und zwei Flaschen von dieses hohe CO2 mit die vielen Vitamine. Aber ich weiß es nicht, die Bazillen, die hatten sich doch schon so an ihm gewöhnt und verbreitet da in den Onkel Emil, dass sein Leben also lange an einen seidenen Faden hing, nicht? Kann man wohl sagen. Und wie er die Lungenentzündung dann hinter sich hatte, haben sie ja jetzt von der Knappschaft aus zur Nachkur nach Bad Lippspringe. Und da erholt er sich jetzt von dieser deutsch-französische Freundschaft. Und wir wollen seiner gedenken mit dem alten Schlachtruf der Franzosen: Allons, sanfang terrible. Und Prost, Emil!